Dialoge, Seite 12. Und wenn du mich jetzt fragst, warum ich als Republikaner überall der absoluten Herrschaft den Vorzug gebe, so werde ich, der ich in meinem Vaterlande Zeuge war der Unbeständigkeit und der Niedertracht des Pöbels, seines angeborenen Sinnes zur Unterwürfigkeit, seiner Unfähigkeit, die Bedingungen des freien Lebens zu verstehen und zu würdigen, dir sagen, dass in meinen Augen jede Macht, die sich nicht in der Hand eines einzigen Mannes befindet, eine Blinde ist, die sich früher oder später auflöst.